chiller, Motherfucker. Unsere Eltern sagen, fuck, wir werden nie vernünftig. Jeden Tag am Kiffen, denn das Gras ist dir sehr günstig. Haben die Zeit vergessen, deshalb waren wir niemals glücklich. Wir haben uns keinen Kopf gemacht und damit waren wir glücklich. Ich werd nie vernünftig, nein, ich habe keine Spartis. Ich werd keine 30, ich weiß nicht, was du erwartest. Ich hab keinen festen Wohnsitz, Mann, die Welt ist mein Zuhause. Ich bin lieber bei einem Kumpel in meinem Studio oder draußen. Mit der geilen Chick im Hotel und sie dankt mir dafür mündlich. Ich mach neue Groupies und das mittlerweile stündlich. Doch meine Eltern sagen, fuck, ich werde nicht vernünftig. Denn außer für gut feiern bin ich nicht für sehr viel nützlich. Jeden Tag am Corner kiffen, Basketball im Boombap. Komm nicht raus aus meinem Kuhkaff, Mann, weil ich die beste Crew hab. Hab noch 100 Euro über für die nächsten 3 Tage. Statt zu sparen legt mein Dealer 15 G auf die Waage. Die Schule war mir Latte, Mama, wusste ich werd Rapper. Die Kohle kommt vom Spinner, deshalb klingelt hier kein Bäcker. Hab keine feste Freundin, war noch keine meine Liga. Hab kein Studium, aber Praxis in dem Leben als ein Dealer. Vaterstadt, hab große Fresse vor dem Wollen, das ist was er gar nicht mag. Er meint, er wird mich liegen, aber das ist mir egal. Sein Mann hat seinen Monatslohn, dann wird das schon legal. Laute Mucke in der S-Bahn, trag die Packets in den Boots. Bin zu Future, doch die Attitude is back to the roots. Ich bin Kind geblieben, 20 Jahre Pubertät. Und ich habe keine Hoffnung, dass das irgendwer versteht. Unsere Eltern sagen, wir werden nicht vernünftig.